Enjoy vom NDR. Euer Tag, eure Infos. Um 18 Uhr mit Martin Seiler. Bundeskanzler Scholz hat die SPD dazu aufgerufen, für ein gutes Abschneiden bei der Bundestagswahl zu kämpfen. Auf einer Konferenz seiner Partei in Berlin sagte Scholz, er werde in den kommenden 85 Tagen bis zur Wahl alles geben. Aus Berlin, Georg Schwarte. Sie wollten ihn kämpfen sehen und der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kämpfte auf der sogenannten Wahlsiegkonferenz der SPD. Unter frenetischem Jubel der nominierten Wahlkreiskandidaten bezeichnete Scholz seine SPD als Kraft der Mitte. Trotz schlechter Umfragewerte sagte Scholz, er wisse, wie Wahlkampf gehe. Manche werden sich da noch mächtig wundern, so der Kanzler, der die FDP als marktradikale Klientelpartei bezeichnete. Die Grünen stünden für Gängelung, Überforderung und staatliche Bevormundung. Mit Bezug auf die auch von Unionskanzlerkandidat Merz geforderte Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine sagte Scholz, mit der Sicherheit Deutschlands spiele man nicht russisch Roulette. Das sogenannte D-Day-Papier der FDP sorgt weiter für viele Diskussionen. Nach den Rücktritten von Generalsekretär Djirsaray und Bundesgeschäftsführer Reimann wächst der Druck auf Parteichef Lindner. Der betonte im ARD-Interview erneut, von dem internen Dokument zum Bruch der Ampelkoalition nichts gewusst zu haben. Aus Berlin, Leonie Schwarzer. Grünen-Chefin Franziska Brandner bezweifelt Lindners Unwissenheit. In der Bild am Sonntag sagt sie, ohne Lindner sei in der FDP eigentlich nichts möglich. Am Donnerstag hatte die FDP das Papier veröffentlicht, nachdem schon mehrere Medien daraus zitiert hatten. Besonders Begriffe wie D-Day, Feldschlacht und Schlachtruf sorgen für Kritik. CDU-Ministerpräsident Daniel Günther sagt in der Welt am Sonntag, er finde derlei Kriegsrhetorik pietätlos. Und auch innerparteilich wird die Wortwahl diskutiert. Im Deutschlandfunk nennt FDP-Fraktionsvize Carina Konrad die Wortwahl beschämend und fordert Aufklärung von der eigenen Partei. Nach Berichten über einen Nikolausbrauch auf der Nordseeinsel Borkum, bei dem Frauen geschlagen werden, reagiert jetzt die Polizei. Sie hat angekündigt, den sogenannten Glasohm in diesem Jahr mit zahlreichen Einsatzkräften zu begleiten. Man fahre eine Null-Toleranz-Linie. Einem Polizeisprecher zufolge wird derzeit ein Konzept erarbeitet, um jede Form der Gewalt bei dem Fest zu unterbinden. Zuvor hatten die Veranstalter selbst angekündigt, den Brauch des Schlagens abzuschaffen. Man distanziere sich von jeder Form der Gewalt gegen Frauen. Vorausgegangen waren Berichte von Steuerung F und Panorama über die Tradition. Frauen erzählen darin anonym von Schlägen mit Kuhhörnern. In Hannover haben Kampfmittelexperten eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Wie die Feuerwehr meldet, ist die Sperrzone rund um die medizinische Hochschule aufgehoben. Etwa 9000 Anwohnerinnen und Anwohner können zurück in ihre Wohnungen und Häuser. Die MHH musste nicht komplett geräumt werden, hatte aber ihren Betrieb auf das Nötigste heruntergefahren. Der Blindgänger war gestern bei Bauarbeiten für ein neues Gebäude der Uniklinik entdeckt worden. In der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg einen Auswärtscoup gelandet. Die Niedersachsen gewannen in Leipzig mit 5:1. Aus der NDR-Sportredaktion Jakob Silvester Schmidt. Innerhalb von 12 Minuten trafen die Niedersachsen in der ersten Halbzeit gleich dreimal. Werder Bremen führte bis kurz vor Schluss gegen Stuttgart, bekam in der 85. Minute aber noch den 2:2 Ausgleichstreffer. Meister Leverkusen gewann mit 2:1 bei Union Berlin und springt damit auf Platz 3. Augsburg besiegte den Tabellenletzten Bochum mit 1:0. Freiburg bezwang nach zuletzt 4 Spielen ohne Sieg Borussia Mönchengladbach mit 3:1. Enjoy. Euer Tag. Eure Infos. Zuverlässig und aktuell. Ist schon krass kalt, aber dafür haben wir dieses Wochenende endlich mal blauen Himmel und Sonne. Und jetzt sind es noch so um die 3 Grad, ein paar Wolken. Morgen dann Sonne bei maximal 7 Grad. Ist nichts los auf den Straßen, Leute. Ihr habt freie Fahrt. Enjoy. This is Enjoy. Der beste Abend der Woche. Oh yes, mit Insa und ich möchte eure Musikwünsche haben. Was möchtet ihr hören? Welcher Track darf es sein? Schreibt mir über die Enjoy-App. Ich kann schon mal sagen, der Wunsch von Luisa gleich. Oh mein Gott, ewig nicht mehr gehört. Ich freue mich sehr. Nach 3 Songs geht's los und Ariana Grande mit Yes and habe ich jetzt für euch. Cutes Wochenende. Lieblingsmusik bei Enjoy. I left my job, my boss. Enjoy, der beste Abend der Woche mit euren Musikwünschen. Und Luisa aus Bunde, die hat direkt geschrieben über die Enjoy-App. Sie schreibt, hallo liebe Insa, ich würde mich freuen, wenn du heute Abend den Song It's December and I'll Be Missing You von Audrey Hanna spielen würdest. Wir gehen heute Abend schön entspannt zum Weihnachtsmarkt und da würde uns dieser Song schon einstimmen. Liebe Grüße aus Bunde von Luisa. Super wohl. Also ich mag echt nicht viele Weihnachtstracks, ne? Aber der ist so schön. Danke dir, echt, Luisa. Audriana, It's December bekommst du bei Enjoy. Enjoy the music. Enjoy. Eure Lieblingsmusik bei Enjoy. Enjoy the music. Ja, aber ich trag Fußballschuhe auf Park. 2006, Klee Podolski ins Panini-Heft. 2010, häng nur auf Bolzplatz, nicht im Internet. 2014, Autokorso übern Kudamm fahren. Im Club 221 flieg ich raus wie deutsche Fußballstars. Oh Mann. Ich bestell für alle Bros beim Wirt, weil ich bin ein junger Baller, genauso wie Florian Wirtz. Und für erwachsen werden ist zu früh, Dicker. Für immer ein Berliner Arzt, so wie Rüdiger. Presto Nikes, Trainingspark, Straßengeschichten. Mach mich blau in der City, ja, ich hab Haaland verpflichtet. Ghetto-Style gefällt dir, lange Haare, die sitzen. In der rechten Hand ne Kippe, mein Cousin in der linken. Will, dass wir intim sind. Vier Bierchens und das ganze Team singt. Schalala, schalala, uns geht's so gut. Damals fühlte ich mich wie ein Profi in mein Nike-Jampo-Schuhen. Meine Seiten sind auf Null. Gitter, Käfig, Yoga, Bonito. Agu, Haaland, hören auf als Legenden, so wie Toni Kroos. Aber mit 6pm-Trikot in meine Lieblingsbar. Schreibt ein Nazi und den Schiedsrichter. Presto Nikes, Trainingspark, Straßengeschichten. Mach mich blau in der City, ja, ich hab Haaland verpflichtet. Ghetto-Style, gefällte lange Haare, die sitzen. In der rechten Hand ne Kippe, mein Cousin in der linken. Oh, der erinnert immer so an Sommer dieses Jahr. 6pm Records, Chiago, Haaland, 936, junge Baller hier bei Enjoy beim besten Abend der Woche mit euren Musikwünschen. Und Nele, die hat sich über die Enjoy-App gemeldet und wünscht sich einen Song, der echt anders reinkickt. Ne? Also manchmal werde ich hier ausgelacht in der Redaktion, weil ich ihn so feiere, aber ich stehe dazu und Nele auch. Und das ist einfach ein krasser Track. Ne? Niklas D. und Rene Miller bekommst du jetzt hier mit Around the World bei Enjoy. Don't wanna drown in troubled waters, I need a hand to hold. Enjoy the music. Turn my journal to a page. Everything that hurts me still the same. Feels like there's nothing new for me to say. Why? Sweating through the sheets, shaking in bed. Visions of her naked in my head. But I went off and chose myself instead. Why is my mind? I don't know why. I don't know. Why? I stepped off the stage with nothing left. The lights were in my head, but here I am singing songs again. Why is my mind? I don't know Kopf und mach Peng, Peng, Peng, Peng. spielen jetzt Golf, jeder fährt Passat. Keiner tätowiert sich, Wu-Tang auf dem Arsch. Keiner tanzt mehr Moonwalk seit Michael Jackson starb. Alle auf Salat, keiner mehr verstrahlt. Jeder macht Diät, niemand isst mehr Fleisch. Niemand hat einen Trichter, alle saufen Wein. In der guten alten Zeit waren alle Donnerstag schon breit. Ich sitz auf dem Sofa, rauch das ganze Zeug allein. Alle sind jetzt treu, niemand geht mehr raus. Keiner kämpft mehr bis zum Endboss, alle geben auf. Jeder geht jetzt joggen, redet über seinen Bauch. Bevor die lila Wolken kommen, sind alle längst zu Haus. Alle haben einen Job, ich hab Langeweile. Keiner hat mehr Bock auf Kiffen, Saufen, Feiern. So ist das hier im Blocktag, kein Tag. Oh, sag mir zwei Finger an den Kopf und mach Peng, Peng, Peng, Peng. Alle haben einen Job, ich hab Langeweile. Keiner hat mehr Bock auf Kiffen, Saufen, Feiern. So ist das hier im Blocktag, kein Tag. Oh, sag mir zwei Finger an den Kopf und mach Peng, Peng, Peng, Peng. Jeder glücklich zweiter, keiner mehr Verlierer. Keiner geht mehr klauen, freundlich zum Kassierer. Alle ziehen aufs Land, in die große Stadt nie wieder. Silbernes Besteck, goldener Retriever. Alle mähen Rasen, putzen ihre Fenster. Jeder ist jetzt Zahnarzt, keiner ist mehr Gangster. Keiner fälscht mehr Stempel, alle gehen schwimmen. Jeder steht jetzt auf der Liste, niemand geht mehr hin. Keiner will mehr ballern, treffen um zu reden. Keiner macht mehr Malle, alle fahren nach Schweden. Jeder liebt die Bayern, vorm Essen beten. Leben kleine Träume, verbrennen die großen Pläne. Alle haben einen Job, ich hab Langeweile. Keiner hat mehr Bock auf Kiffen, Saufen, Feiern. So ist das hier im Blocktag, kein Tag. Oh, sag mir zwei Finger an den Kopf und mach Peng, Peng, Peng, Peng. Alle haben einen Job, ich hab Langeweile. Keiner hat mehr Bock auf Kiffen, Saufen, Feiern. So ist das hier im Blocktag, kein Tag. Oh, sag mir zwei Finger an den Kopf und mach Peng, Peng, Peng, Peng, Peng, Peng, Peng. Materia Kids, Two Finger an den Kopf. Hier bei Enjoy, am besten Abend der Woche. Am Samstagabend ist es kurz nach 6:30 und wir checken ganz kurz, was auf den Straßen los ist. Ich habe eine Meldung für euch und zwar eine Info für alle, die in Kiel wohnen. Morgen wird in Neumühlen-Dietrichsdorf ein Bombenblindgänger entschärft. Dazu wird das Gebiet bis 10 Uhr evakuiert. Ein Bürgertelefon ist ab 7 Uhr für euch erreichbar. Und als Ersatzunterkunft steht ab 9 Uhr die Ellerbeck-Schule im Klausdorfer Weg 62 zur Verfügung. Das war's, Leute. Ansonsten habt ihr auch eine freie Fahrt. Kommt gut und sicher an. Das ist für euch. Props für eure Jobs. Euer Teamtag geht auf uns. So Leute, wir sind Martina und Greg aus eurer Enjoy Morning Show. Wir feiern euch gerade für eure Jobs und schenken euch jede Woche einen Teamtag im Wert von 1500 Euro. Bisher war ja jede Woche eine andere Berufsgruppe dran. Jetzt in der letzten Woche dürfen alle mitmachen. Drei Teams stehen nun als Finalisten fest, seht ihr bei uns in der Enjoy App und auf enjoy.de. Und genau da stimmt ihr auch ab. Bis Montagmorgen 6 Uhr habt ihr Zeit und danach hört ihr dann bei uns in der Enjoy Morning Show, welches Team gewonnen hat und den Teamtag im Wert von 1500 Euro abräumt. Alle Infos in der Enjoy App und auf enjoy.de. Und jetzt eure Stars. What's up, I'm Kim Petras. It's Ava Max. Und eure Lieblingsmusik. You walking around with no halo. Where I'm from, the devil still roams the streets. You're the only angel I pray for. You know exactly how I need. you never know when your time is. When I spend all my beats for your sheets. Cause only you can revive me. You know exactly how I need your body on me, yeah. Both our bodies are free, yeah. Girl, you're out of my league, yeah. You don't even notice. Girl, I just died in your arms tonight. I didn't even try to escape. Ava Max, Spot a Fake. Wir lieben neue Musik. Enjoy the music. Enjoy, der beste Abend der Woche. Enjoy the music. Oh, Nana, Mambule, yes, yo. Missy Sambu City calling. Ihr seid Zeuge wie Daniel 9 Inch. Schreibt Eisfeld die fetten Beats, 2000 Tip Drive. Man seine neuesten Technik-Strick. Sagt und darf man an den Reglern, macht den Shit halt. Ist ja Hammer, Hammer, Hammer. Ist ja Hammer, Hammer, Hammer. Rappen und Rappen von Hamburg bis Meppen. Bauen Tracks in Ketten, wollen ohne Rucksack trappen. So viele Rapper und Rappletten tun weh, ich brauch Tabletten, wenn ich mein Heim seh und vor Fernweh beinahe eingeh. Labert wer kackt, nehm ich dann Platz weg, denn ich hab zwar Styles auf dem Konto, doch das heißt nicht, dass ich am Satz spar. Ich geh tief, wenn ich einmal weise Rap aus dem Brunnen zieh und wieder hoch, wenn ich mit den Flügeln meiner Lungen flieh. Statt Chartschlüssel hab ich einen Dietrich an meinem Schlüsselbund. So betrete ich die Tür zum Erfolg ohne Sprung in der Schüssel und Stars strecken Beats wie Fans Hände, klauen Ideen wie Crash geht Dennis Autos hier in Crash ohne Ende. Gehlen ihre Haare, während sie Tracks glätten. Ich steh auf Krause Locken und Beats, die wie Elke fett sind. Und Jans gleicht ein Elefant, ich mach daraus ein Stück, führe ihn rappen yes, zu Porzellanladen, yes, Scherben bringen Glück. Ihr seid Zeuge, wie Daniel 9 Hit schreibt. Eis fällt die Fetten wie 2007, Drive Mad, seine neuesten Techniks kriegt. Sagt du nach, mach an den Weg lang, mach den Shit teil. Ist ja Hammer, Hammer, Hammer. Ist ja Hammer, Hammer, Hammer. Na, sei nicht bis am Start. Weil ich track, siebe lande ich Hits, statt in der Clubsmühle. Spiel lieber mit Worten statt Schach, wenn ich mich matt fühle. Für neue Wege öffne ich Schranken, nee, ich meine. Ich als BGSler, weil ich will immer noch keinen, werf immer noch mal Scheine. Doch weil's mir nix gibt, zwanghaft Missstände zu benennen, übe ich mehr Rap als Kritik. Hohes Niveau macht Sinn und das zu halten, kein Thema. Lebe von Stylesmann wie Künstler von der Rema. Typen sind spitz auf Hits und Frauen feucht wie ein Händedruck. Besonders wie meiner, wenn ich Geld mach und in die Hände spuck. Doch ich brauch keinen Chartzauber und den ganzen Hackmack. Versuch nicht anders zu sein, als ich bin, weil das kein Zweck hat. Ich vertrete meine Meinung, gepresst auf Vinyl, nicht auf Seite 3 in der Zeitung. Wer ist da? Dennis da. Gäb's kein Rap, würde ich breaken wie ein Ast, doch nicht als Tennis da. Ihr seid Zeuge, wie Daniel 9 Hit schreibt. Eis, wenn die Fetten wie 2007 drive. Mad, seine neuesten Techniks, Tricks. Sag du nach, mach an den Weg lang, mach den Shit teil. Ist ja Hammer, Hammer, Hammer. Ist ja Hammer, Hammer, Hammer. Die Beginner, hammerhart hier bei Enjoy, beim besten Abend der Woche mit euren Musikwünschen. Und hier kommen ganz, ganz viele Nachrichten rein über die Enjoy-App. Nele zum Beispiel hat geschrieben, dann hat auch noch, ich sehe hier gerade, Emily geschrieben. Emily aus Hannover, die wünscht sich einen sehr, sehr aktuellen Song, dieses Jahr rausgekommen, von Only the Poets, One More Night. Den bekommst du jetzt, Emily, hier bei Enjoy. Remember all the cold nights and the summer. If I could go right back, I'd go back. I'm ready to go. Started fires, I love the liar. I swear the stars then, they were brighter. If I could go right back, I'd go back. I'm ready to go. When my heart got broken, where are Enjoy the music. Eure Lieblingsmusik bei Enjoy. Enjoy the music. Der beste Abend der Woche hier bei Enjoy mit euren Musikwünschen. Und Mimi aus Bad Zwischenahn, die hat sich über die Enjoy-App auch gemeldet, wünscht sich Nina Chuba mit Fata Morgana. Der erste Track aus ihrer neuen EP, die am Freitag kommt. Jetzt am Freitag, am 6.12. Fata Morgana von Nina Chuba bekommst du jetzt hier bei Enjoy. Ich seh dich vor mir, Fata Morgana. Ich schau in die Augen, die nie für mich da waren. Ein bisschen zu kalt und zu schön für die Wahrheit. Du bist eine Lüge, man hat mich gewarnt. Ich warte auf eine Stimme, ich warte auf eine Antwort. Ich kann dich nicht mehr finden, unbekannter Standort. Ich tappe hier im Dunkeln, kommt mir irgendwie bekannt vor. Manchmal reicht ein kleiner Funke deiner hinterlassenen Brand. Da ist noch Licht in deiner Wohnung, ich lauf zufällig dran vorbei. Für die perfekte Illusion raubst du mir gerne meine Zeit. Doch wenn ich weiß, dass wir nicht echt sind, auch wenn ich weiß, dass wir nicht echt sind, schlaf ich heute neben dir ein. Und ich seh dich vor mir, Fata Morgana. Ich schau in die Augen, die nie für mich da waren. Ein bisschen zu kalt und zu schön für die Wahrheit. Du bist eine Lüge, man hat mich gewarnt. Und ich seh dich vor mir. Ich seh dich vor mir, Fata Morgana. Ich schau in die Augen, die nie für mich da waren. Ein bisschen zu kalt und zu schön für die Wahrheit. Du bist eine Lüge, man hat mich gewarnt. Und ich seh dich vor mir. Enjoy. Enjoy. Alle Farben und Sophie Laut. Call my name. Wir lieben neue Musik. Enjoy the music. Enjoy. Demons in my heart. Oh, I'm so sick and tired of all the ache. I make the same mistakes, but it's so worth the wait. Yeah, you got me down, down, down. When you go. But Enjoy. Enjoy the music. Enjoy if you fall your way. Try it. Hold on and wait on. You know that you will find a way. Oh, find a way. Oh, find a way. Oh, fly away. Vom NDR.